Was in den USA erlaubt ist, würde auch in der EU legal. So wäre der Weg frei für Fracking, Genessen und Hormonfleisch. Contrabanda FM 91.4. 20 years of freedom on the airwaves. Your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. Listen to us. Guten Morgen, ich heiße Sie im Namen unserer Niemandsland-Redaktion. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Contrabanda FM begrüßt Sie. Wir sind ein freies Kommunikationsmedium hier in Barcelona. Frei bedeutet Händler, Finanzmarktagenten, Politiker, Büttel, Landvögte, Zinsmarder und Fronherren haben bei uns keinen Raum, um sich zu äußern. Wir sind nicht kommerziell und keiner politischen Zensur unterworfen, außer der in unseren eigenen Köpfen. Deshalb begrüße ich alle ehrlichen und hart arbeitenden Frauen und Männer, aber auch alle netten Faulpelze seien mir willkommen, solange sie nur ihre Mitmenschen mit Respekt und Freundlichkeit behandeln und ab und zu ein fröhliches, freches Liedchen pfeifen. Ferner begrüße ich alle Niemandslandbürgerinnen und Bürger, deren Mutterland der Planet Erde und deren Rasse die große bunte Menschheit ist. Samstag, 15. März 2014. Eine Woche am vergangenen Samstag war der 8. März, der große Weltfrauentag, und ich war mit meinem Ü-Wagen, das heißt mit meiner kleinen Aufnahmestation, auf der Frauendemo und habe da etwas eingefangen an Stimmungen und Eindrücken. Hier mein Bericht. Samstag, 8. März 2014, 18.30 Uhr. Ort Zentrum von Barcelona, Plaza Universidad. Warum demonstrieren Sie heute Abend, frage ich eine Frau, so Anfang 40, die Monza heißt. Wir demonstrieren, um unsere Würde zurückzubekommen. Wir demonstrieren gegen diese PP-Regierung, die uns so viel weggenommen hat. Das wollen wir uns zurückholen. Immer mehr Frauen und auch viele Männer kommen zusammen, um an diesem Weltfrauentag 2014 für die Rechte der Frauen hier und weltweit zu demonstrieren. So gegen 19 Uhr setzt sich dann ein doch recht eindrucksvoller Demozug in Bewegung. Lila Fahnen sind zu sehen, auf Pappschilder gemalte Parolen, Transparente mit großen Lettern gegen das neue Abtreibungsgesetz der Nationalkatholiken und deren Justizminister Gallardón von der rechten PP. Ein Gesetz übrigens, das die Abtreibung in den meisten Fällen wieder kriminalisiert, wie vor 40, 50, 60 Jahren. Das war dann auch das Hauptthema des diesjährigen Frauentags in Spanien. Das Recht auf freie und kostenlose Abtreibung, wie es das bisher gültige Gesetz garantierte. Wer entscheidet, bin ich. Ich gehorche nicht. Nein zum Gallardón-Gesetz, so heißt es. Oder Bischöfe, Hände weg von meinem Körper. Und Rosenkränze weg von meinen Eierstöcken, was sich auf Spanisch reimt. Rosarios fuera de mis ovarios. Es wurde getanzt, getrommelt, gesungen und gerufen. Die Demo ging die Ramblas hinunter und immer mehr Menschen schlossen sich an. An der Kirchenmauer in der Calle Ferran drückten Dutzende Frauen ihre in rote Farbe getauchten Hände gegen die Steine. Ein eindrucksvolles Muster entstand. Diese Protestform richtet sich gegen die katholische Kirche als Tugendwächter über die Frauen. Sie wollen das ungeborene Leben schützen, wie sie sagen. Doch wenn es einmal geboren ist, lassen sie es verrecken, sagt eine Frau. Hier und da auch Schilder gegen die Päderasten und den ungeheuren Kindesmissbrauch durch die katholischen Priester und Bischöfe, der vom Vatikan und der Bischofskonferenz so systematisch vertuscht wurde und immer noch wird. Wozu wollt ihr unsere Kinder? Für eure Päderasten? Fragt eine erboste Demonstrantin auf ihrem Plakat. Immer wieder bilden sich Sprechchöre, die den spanischen Justizminister Gallardón zum Rücktritt auffordern. Super Demo, meint die Hochschullehrerin Monze, wie seit Jahren nicht mehr, unheimlich viele junge Leute, also super Stimmung, eine ganz fantastische Demo. Die Demonstration endet auf dem Sant Jaume-Platz vor dem Rathaus und dem katalanischen Regionalparlament mit einer Schlusskundgebung. Niemandsland 91.4 bei Contrabanda FM. Abtreibung, Abtreibung, frei und gratis. Das forderten die Frauen hier in Barcelona am diesjährigen Weltfrauentag, dem vergangenen 8. März. erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Marlene hatte andere Pläne. Simone Beauvoir hat auch Bock gefahren. Und vor den ersten Kinderschreien muss ich mich erstmal selbst befreien. Und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich weiblich. Kaixo, agurri beroena, Euskal Herriatik, irrati zeamanaldi iraultzaile honi, Kontrabanda FM izeneko eta bereziki Niemans Land programari. Aurrera, musu bat. Schaltkreise 6, die globale Geheimregierung. Willkommen im totalen Überwachungsstaat. Willkommen im Eldorado der Geheimdienste, Spitzel, Schnüffler, Lauscher. Jeder Mensch wird überwacht. Immer, überall, ständig. 24 Stunden auf Schritt und Tritt. Der ideale Untertanenstaat. Er existiert! Jetzt! Hier! Überall! Aber ich habe nichts zu verbergen. Ich bin ein anständiger Bürger. Ich zahle pünktlich meine Steuern. Zahl pünktlich seine Steuern. Jetzt hören Sie mal zu, Mister. Zahle pünktlich meine Steuern. Ob Sie ein anständiger Bürger sind, ob Sie nichts oder etwas zu verbergen haben, entscheiden wir. Wir, das heißt unser Algorithmus. Big Data in Utah. Verstanden. Unauffälligkeit, Rechtschaffenheit, das ist verdächtig. Liest eine linke Tageszeitung. Schaltet sein Handy aus. Verdächtig. Hat kein Handy. Noch verdächtig. Schreibt nur kurze E-Mails. Auch verdächtig. Ist Mitglied bei Amnesty International. Er lebt zurückgezogen. Verdächtig. Hat ein reges Sozialleben. Auch verdächtig. Er liest linke Literatur. Verdächtig. Er liest überhaupt nicht. Auch verdächtig. Hat keine Seite auf Facebook. Verdächtig. Hat den Computer voller Raubkopien. Hat alles von sich im Facebook. Auch verdächtig. Findet Obama gut. Führt politische Diskussionen. Verdächtig. Spricht nie über Politik. Noch verdächtiger. Nach London, führt ein unauffälliges Leben, verdächtig. Führt ein auffälliges Leben, noch verdächtiger. Alle sind immer auf dem Schwarzmarkt ohne Ausnahme verdächtig. Alle sind immer und ohne Ausnahme verdächtig. Kauft russischen Kaviar, praktiziert Analverkehr, geht ins Ballett, quält seine Katze. Kauft Zigaretten auf dem Schwarzmarkt, betrügt die Steuer, sieht Serien. Verstanden. Geht auf Demonstrationen. Oh. Verdächtig. NSA. National Security Agency. Gegen die war die Stasi eine biedere Altherrenriege mit verkorksten Moralvorstellungen. 107.035 Spitzel stehen auf der geheimen Gehaltsliste der US-Geheimdienste. 52,6 Milliarden Dollar für die Spitzelorganisationen CIA, NSA und NRO machen das Black Budget der USA aus. 107.035. Ach, wissen Sie, die Wahrheit interessiert doch immer nur ein paar paranoide Freaks. Ich tippe mal, unter Ihren Radiohörern befinden sich auch einige. Die große Masse aber hat nach wie vor Vertrauen. Was ich Ihnen jetzt erzähle, wird logischerweise keinerlei Einfluss auf das Weltgeschehen haben. Es existiert von jedem Bürger dieser Erde eine Akte, die ständig mit neuen Daten ergänzt und vom Terroralgorithmus, dem sogenannten Target Rating Object Algorithmus, periodisch neu bewertet wird. Wie gefährlich ist zum Beispiel Bürger X jetzt? Wie gefährlich wird er in Zukunft sein? Wie gefährlich würde er in Situation A, B, C und so weiter sein? Es existiert von jedem Bürger. Gefährlich für das etablierte System. Gefährlich für die etablierten Mächte. Der Traum und die Königsdisziplin aller Geheimdienste. Die Vorhersehbarkeit, die Vorherberechenbarkeit des Verhaltens der Feinde. Doch nicht nur der Feinde, auch der potenziellen Feinde, auch der Freunde, die morgen Feinde sein können und ganz allgemein aller Bürger auf diesem Planeten. Immer, überall, ständig. Die Kriterien für den Gefährlichkeitsgrad, den sogenannten Risk Grade, sind in fixe und variable aufgeteilt. Die Skala reicht von 0 bis 10. 0 wäre also absolut harmlos, Neugeborene etwa. 10 wäre Superterrorist, sofort liquidieren, Drohne losschicken. Historische Schaltkreise 6, zweites Kapitel, der Geheimstaat. Willkommen im totalen Überwachungsstaat. Welcome, bienvenidos. Schon seit längerem bestätigen Regierungsmitglieder, Kongressabgeordnete, Journalisten und abtrünnige Geheimdienstleute die Existenz eines geheimen Gerichts mit geheimen Richtern, die an geheimen Orten tagen, geheime Anklagen erheben und geheime Urteile fällen. Auf sie gestützt werden dem Präsidenten regelmäßig geheime Todeslisten zur Unterzeichnung vorgelegt. Tausende solcher Todesurteile sollen bereits gefällt worden sein. Von einem geheimen Luftwaffenstützpunkt erhebt sich dann ein Drohne genanntes Killerflugzeug und nimmt Kurs in Richtung Koordinatenzonen auf, wo die Verurteilten sich befinden. In Sekundenbruchteilen werden sie vernichtet, verdampfen sie in einem Feuerball. Ihre Angehörigen erfahren niemals, wie die Anklage lautete, aufgrund welcher Verdachtsmomente, Indizien oder Beweise sie erhoben wurde. All das ist Sache des Geheimen Gerichtshofs und der Geheimrichter. Der Tod Unschuldiger, Unbeteiligter, oft Familienangehörige, Frauen, Kinder, wird dabei mit geheimer Gleichgültigkeit in Kauf genommen. Gestützt wird diese geheime globale Staatspolizei von der Geheimregierung, die sich aus den Mitgliedern zweier Geheimorden zusammensetzt, die sich selbst die Erleuchteten und der Orden des Heils durch den Mythos nennen. Aktuelle Umfragen zeigen, dass sich die Mehrheit der Bürger keine Sorgen um ihre Daten macht. Was geht mich das alles an, werden Sie fragen. Ich bin ein völlig stinknormaler, langweiliger Bürger. Okay, dann hören Sie mal zu. Dazu nur eines von vielen sehr guten Beispielen zum Thema NSA-Datenspionage. Das zeigt, wie schwer der Einzelne davon betroffen sein kann. Ein Verkaufsleiter einer kanadischen Telekommunikationsgesellschaft hatte seinen Leuten eine SMS geschickt, als die auf dem Weg zu einer Messe in den USA waren. Der Inhalt der Nachricht war typisches Marketing-Sprech. Blow them away, fegt sie weg. Gemeint war natürlich die Konkurrenz. Der Mann wollte sein Team einfach motivieren. Aber dann wurde die NSA aktiv. Sie hatten natürlich mitgelauscht. Die Leute wurden bei der Einreise in die USA festgenommen und 24 Stunden verhört. Bei dem Mann gab es zu Hause und in seinem Büro Durchsuchungen eines Sondereinsatzkommandos. Inzwischen ist er arbeitslos. Seine Firma hat ihm gekündigt, obwohl er nichts verbrochen hat, außer einer flapsigen Bemerkung, die fast jeder machen könnte. Aber ich habe nichts zu verbergen. Ich bin ein Viele denken jetzt, gut, dann wollen wir mal wieder auf die traditionellen Kommunikationsmittel zurückgreifen. Schreiben wir einfach Briefe. Dazu hören Sie sich mal Folgendes an. Jeder Brief wird von außen fotografiert. Die US-Post überwacht laut New York Times für Polizei und Geheimdienste den Postverkehr. 160 Milliarden Sendungen sollen vergangenes Jahr registriert worden sein. Absender und Empfänger von jeder über den staatlichen Postdienst USPS verschickten Sendung werden von Computern abfotografiert. Das berichtete die New York Times. Die Zeitung beruft sich dabei unter anderem auf Mitarbeiter des US-Justizministeriums und auf einen ehemaligen Agenten der amerikanischen Bundespolizei FBI. Das Überwachungsprogramm heißt Mail Isolation Control and Tracking. Ähnlich wie Überwachungsprogramme des US-Geheimdienstes NSA diene das MICT-Programm vor allem der Arbeit amerikanischer Strafverfolgungsbehörden. Das schreibt die Zeitung. Es ist eine Informationsgoldgrube, wird ein ehemaliger FBI-Agent in der New York Times zitiert. Schon die Briefumschläge reichen aus, um wertvolle Hinweise für die Ermittler zu sammeln. Einen Brief tatsächlich zu öffnen, erfordert dagegen den Beschluss eines Richters. Den kriegen sie natürlich dann. Offenbar wurde aber eine Hintertür eingebaut. Präsident George W. Bush soll 2007 einen Beschluss unterschrieben haben, wonach das Öffnen der Post in Notfällen oder wenn es um Auslandsspionage geht, auch ohne richterlichen Beschluss möglich sei. Willkommen im totalen Überwachungsstaat. Historische Schaltkreise 6, drittes Kapitel. Kriminelle Dimension der Geheimdienste. Es gibt in diesem globalen Bespitzelungsskandal der US-amerikanischen und anderen Geheimdienste neben der politischen und kriminellen bzw. strafrechtlichen und diplomatischen Dimension noch eine weitere, die nicht so heftig diskutiert wird, die jedoch meines Erachtens von enormer Tragweite ist und die uns in den allerhöchsten Alarmzustand versetzen müsste. Die Spitzeldienste CIA und NSA kennen die Geheimnisse der Bespitzelten, ihre versteckten und okkulten Handlungen, Geheimkonten in Steuerparadiesen, intellektuellen Schätze, Sexgeheimnisse, illegale Praktiken, Straftaten, Diebstähle, Ehebetrügereien und so weiter. Illegale Downloads von Filmen, Musik, all das wissen sie. Und wer denkt schon daran, dass sich mit diesem Wissen eine einträgliche Straf- und Erpressungsindustrie aufbauen und praktizieren lässt? Da wird zum Beispiel einem ausländischen US-kritischen Diplomaten oder Politiker oder Geschäftsmann ein Video zugespielt, in welchem er in einer verfänglichen Situation auftritt. Oder man schickt ihm seine geheimen Schwarzgeldkontonummern in der Schweiz. Und dann wird er aufgefordert, in der UN-Vollversammlung für den US-Vorschlag sowieso zu stimmen. Dieses kleine Szenarium soll genügen, um die kriminelle beziehungsweise machtpolitische Verwendung von ausgespitzelten Geheimnissen zu skizzieren. Regierungen, einzelne Mitglieder von Geheimdiensten und die Geheimdienste selber werden niemals scheuen, auf diese Informationen zurückzugreifen, wenn es in ihrem Interesse ist. Der Fall Snowden zeigt uns also eine weitere Gefahr, die zumindest genauso beunruhigend ist wie die staatspolizeiliche und geheimdienstliche Spitzelei, die privatkriminelle Verwendung. Große Teile der US-Geheimdienstarbeiten sind ausgelagerten Privatfirmen übergeben worden, durch die etliche CIA-Bonzen sich nebenbei eine goldene Nase verdienen. Snowden selbst war nun so ein Privatfirmen-Geheimdienstmann. Die Welt weiß jetzt, Snowden ist ein guter, aufrechter, moralisch gefestigter Mensch mit einem stark entwickelten Gerechtigkeitsgefühl. Wer garantiert uns aber, dass es nicht andere Privatdienstangestellte gibt, die genau das Gegenteil von Snowden sind? Geldgierig, skrupellos, unmoralisch, kriminell und die ihr Wissen benutzen, um private Deals, Erpressungen und Betrügereien zum Teil hinter dem Rücken ihrer Vorgesetzten durchzuführen. Niemand garantiert uns das. Im Gegenteil. Niemand kann sich sicher fühlen vor diesen fürchterlichen Mitarbeitern dieser fürchterlichen Geheimdienste. Geldgierig, skrupellos. Unkontrollierte, mit grenzenloser Macht ausgestattete Geheimdienste werden auf lange Sicht das Leben der Bürger auf diesem Planeten zu einem erstickenden Kampf gegen eine unsichtbare, bedrohliche, aus dem Dunkel über unsere Schicksale waltende und sie manipulierende Geheimregierung verwandeln. Und wer denkt schon daran, dass ich mit diesem Wissen eine einträgliche Straf- und Erpressungsindustrie aufbauen und praktizieren werde? Willkommen im totalen Überwachungsstaat. Welcome. Bienvenido. Willkommen im Eldorado der Geheimdienste, Spitzel, Schnüffler. Die Existenz eines geheimen Gerichts. Mit geheimen Richtern, die an geheimen Orten tagen, geheime Anklagen erheben, geheime Urteile. Verdächtig. Verstanden. Mittlerweile kurz vor 10:30 hier im Studio von Contrabanda FM an der Plaza Real in Barcelona. Werner ist auch angetroffen. Hallo, guten Morgen. Moment, wir müssen doch einen Mikrotest machen. Das läuft nicht. Augenblick. Yeah. euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Ja, Contrabanda FM 91.4, ein wunderschöner Samstagvormittag hier im Zentrum von Barcelona. Herrliche Sonne, schöner Sonnenschein, ein blauer Himmel und frühlingshafte Temperaturen. Niemandsland begrüßt alle Hörerinnen und Hörer hier in der Stadt und weltweit zu einer neuen Sendung. Jetzt liegt uns hier vor das Album von Kit Kopphausen mit demselben Namen. Wir haben das Album schon ein paar Mal vorgestellt, aber jetzt haben wir auch die physische Form hier vor uns liegen, ausgeliehen im Goethe-Institut hier in Barcelona. Spielen wir das Lied »Zieh dein Hemd aus, Moses«. Kit Kopphausen, das sind Herr Niels Kopbruch, leider verstorben, im zarten Alter von 46 Jahren, letztes Jahr verstorben, und Herr Giesbert zu Kniephausen. Halt den Mast fest, der Wind weht scharf. Bring dein Boot heim, das Ufer muss ganz nah sein. Halt den Mast fest, lass nicht nach. Zieh dein Hemd aus, Moses, an die Ruder, lass nicht nach. Kratz den Dreck raus, denk nicht nach. Du musst nur daran glauben und wie alle, die was taugen, fegst du bald im großen Saal. Zieh dein Hemd aus, Moses, an die Arbeit, lass nicht nach. Press den Saft raus, stampf das Fass. Hol das Kind rein, mach das Holz klein und stampfe, bis es passt. Zieh dein Hemd aus, Moses, mach das Dach. Das Bad. Zieh dein Hemd aus, Moses, mach das Dach fest, heiz das Bad. Roll den Stein raus, dreh das Rad. Sie spannen dich vor den Wagen und jagen dich den Berg rauf und hauen dir auf den Arsch. Zieh dein Hemd aus, Moses, pack den Spaten fest und grab. Zieh dein Hemd aus, Moses, pack den Spaten fest und grab. Der Wind weht scharf. Halt das Boot am Laufen, wenn nicht rudert, muss er saufen. Halt den Mast fest, lass nicht nach. Zieh dein Hemd aus, Moses, an die Ruder, lass nicht nach. Zieh dein Hemd aus, Moses, an die Ruder, lass nicht nach. Zieh dein Hemd aus, Moses, an die Ruder, lass nicht nach. An die Ruder, lass nicht nach. Kit Kopphausen, das war eine deutsche Rockband aus Hamburg, die von Niels Kopbruch, wie vorhin gesagt, und Giesbert zu Kniephausen im Jahr 2011 gegründet wurde. Schon vor der Gründung von Kit Kopphausen kreuzten sich des Öfteren die Wege der beiden Vollblutmusiker. So begleiteten sie sich gegenseitig auf ihren Tourneen. 2008 nahmen sie das Duett Knochen und Fleisch für den Sampler Kunst mit Z, Kunststücke, zugunsten des Straßenmagazins Hinz und Kunz auf. Hinz und Kunst mit Z und T geschrieben. Im Oktober 2010 veröffentlichten sie als Niels Kopbruch und Giesbert zu Kniephausen anlässlich der Plattenladenwoche die Vinyl-Single Die Aussicht. Der Song ist auch auf Kopbruchs Album Caruso enthalten. Am 24. August 2012 erschien das Album mit dem Namen Kit Kopphausen und stieg auf Rang 29 der deutschen Albumcharts ein. Im Rahmen der Veröffentlichung gab man einige exklusive Live-Premieren in Berlin und Hamburg. Das Album wurde am 26. November 2012 mit dem Musikpreis HANS Hans als bestes Hamburger Album des Jahres 2012 ausgezeichnet. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Musikern endete logischerweise durch den von uns sehr, sehr, sehr beklagten Tod des Musikers Nils Kopproch am 10. Oktober 2012 im Alter von nur 46 Jahren. Wenn der Wind übers Dach geht, Kit Kopphausen. Könnt ihr sehen, was ich sehe? Und wie fühlt es sich an? Und kennt ihr die Furcht vor der Nacht und die Angst und die Scham, dass die Wirklichkeit echt ist und du ein Teil davon? Bringt dich das nicht in Schwitzen? Wachst du nicht auf davon? Eure Last schwer wie meine. Und wann geht ihr in die Knie? Was denkt ihr, wenn ihr da liegt? Wenn ihr einfach nur da liegt? Wenn der Wind übers Dach geht und alles um euch ist still, fleht ihr dann, dass der Tag kommt? In der Hoffnung ist hier. Ich kann nicht daran glauben, dass ihr so seid, wie ich bin. Doch in all meinen Träumen, wenn ich weg, weil's doch stimmt. Ich hab Angst um mein Leben und dann werf ich es weg. Und ich renne und renne und renne und komm doch nicht vom Fleck. Tür hinter mir und verberg mein Gesicht. Denn in all euren Augen erkenne ich immer nur mich. Und ich kenne all euren Namen und ich weiß, wo ihr wohnt. Bringt euch das nicht in Schwitzen. Wacht ihr nicht auf davon? Ein wundervolles Album von Kit Kopphausen. 13 Songs sind darauf versammelt und jeder Song ist, ich garantiere es, eine wahre Perle des Indie-Folk-Rock deutscher Zunge. Feinste Indie-Folkrock-Musik aus Hamburg. Kit Kopphausen. Schlägt nie an meine Tür. Meine Schwester sagt, dafür kommt er zu mir. Mir erzählt er, jedes Sandkorn ist gezählt und dass die Zeit zu Ende geht und ich bin ausgewählt. Meine Schwester sucht nach Zeichen in der Stadt, die Gott für sie und keinen sonst im Schmutz verborgen hat. Meine Schwester sagt, er küsst mich sanft und zart. Meiner Schwester kriechen Schlangen durch das Haar. Gott sagt, dass er ihren vollen Namen kennt und dass wahre Liebe jeden Zweifel niederbrennt. Er hat versprochen, dass der Himmel ihr gehört, wenn sie sich zu ihm legt und auf seinen Namen schwört. Meine Schwester sagt, er kommt und hält mich fest, rollt sich über mich und drückt mich in das Bett. Mein Gott, was tust du, warum liebst du mich so sehr? Oh Gott, mein Gott, bis ich die Engel singen hör. Nichts ist größer als der Himmel auf der Welt. Nichts glänzt gelber als der Weißen auf dem Feld. Nichts ist schöner als vom Hochzeitstag die Nacht. Nichts brennt heller als das Licht der Leidenschaft. Gott im Wagen wartet, winkt er mich heran. Junge sagt, zur Autobahn ist das davon der Weg. Gott, wenn du meine Hilfe brauchst, dann bist du sie nicht wert. Nichts ist weiter als die tiefe blaue See. Nichts ist weißer als der weiße, weiße Schnee. Nichts ist besser als wenn Gott dich gütig liebt. Nur meine Schwester, ich glaub, der weiß es nicht. Meine Schwester, Nils Kopphoffs Stimme, Kit Kopphausen, Giesberg zu Kniepausen an der Gitarre. Mittlerweile haben wir hier einen Weg gefunden, um zusammen zu sprechen. Ein paar kleine technische Probleme hier im Studio mit unseren Mikros. Das können wir im Moment nicht beheben, aber wir können trotzdem Werner hören. Ich werde mal mein Mikro rüberschieben. Augenblick. Ja, und außerdem hast du mir aufgetragen, ich muss jetzt sagen, heute ist ein schöner Tag oder sowas, ne? Ja, nee, aber vorher bei deinem Beitrag da zum Thema Bespitzeln und Abhören und so, bin ich ja echt schockiert jetzt, ja. Ich habe immer gedacht, wir leben hier in einer westlichen Demokratie, wo das Volk herrscht. Offenbar ist das nicht so. Was hier herrscht, sind eine Clique von sich selbst als illuminiert bezeichneten Milliardären, die die Kongresse und die Parlamente in Beschlag nehmen mit ihren Lobbyisten und ihren Agenten und uns dann die Geheimregierungen aufdrücken, die sie nutzen, um ihre Interessen auf jeder Ebene und überall durchzusetzen. Es kommen immer mehr Einzelheiten ans Tageslicht. Es ist unglaublich, was zum Beispiel dieses fürchterliche Abkommen mit den USA über die Schutzklauseln in Handelsverträgen beinhaltet. Die Leute wissen noch gar nicht, was das bedeutet. Ich habe es mir durchgelesen diese Woche im Spiegel und kann es kaum fassen. Da gibt es zum Beispiel für die ausländischen Investoren, gibt es, Achtung, eine Schutzklausel, eine Gewinnschutzklausel. Diese Schutzklausel können Sie direkt über Ihre Heerscharen von heuschreckenmäßigen Anwälten bei den Regierungen einklagen. Nehmen wir das Thema Fracking. Wenn eine US-Firma in Europa in eine Fracking-Schieferblase unter dem Erdboden investiert, stellt da zwei Fracking-Bohrtürme auf, die Regierung verbietet das, dann können sie entgangene Gewinne bei der jeweiligen Regierung geltend machen. Das sind mittlerweile Millionenbeträge, die mittlerweile auf die Regierung zukommen. Spanien ist besonders betroffen durch die Solarenergie. Das heißt, meine Damen und Herren, es ist unglaublich. Das Gericht, das über diese Schutzklauseln verhandelt, ist ein geheimes, privates Gericht. Das besteht aus drei Anwälten, die sind aus den USA. Das haben unsere Politiker hier unterschrieben, Werner. Was denkst du? Was hältst du von sowas? Denkst du, das ist Demokratie? Ja, offenbar. Also es ist nicht meine Idee, mein Begriff von Demokratie. Aber offenbar gibt es ja noch andere Leute, die da andere Vorstellungen davon haben. Also bei denen gehört natürlich der wichtigste Punkt, was die unter Demokratie verstehen, ist der Schutz des Privateigentums. Und wenn du Geld hast und du musst ja dein Geld mit irgendwas machen, zum Beispiel in so einem Geier-Haifisch-Fonds investieren. Und du kannst ja, weil das Privateigentum geschützt ist, mit deinem privaten Geld machen, was du willst. Und das ist das oberste Gebot von deren Demokratie. Und die andere Seite der Medaille ist halt die, wo sie uns jetzt wieder ganz verstärkt den Kopf reinhämmern wollen, dass die, dass wieder zarte grüne Knospen blühen an der Ökonomie und das wieder langsam nach oben geht. Für die Leute hat die Krise ja nie existiert und für alle anderen ist es eine Lüge. Also die Schweine, die uns regieren, hat man jetzt gerade wieder gesehen. Da wurde vor ein paar Tagen ein neuer Informe veröffentlicht, der untersucht, wie arm und reich auseinander driften, die Armutsschere, ja. Ich meine, angefangen hat es ja schon vor Ende der 60er Jahre, wo in der Wirtschaftspolitik jede Art von Keynesianismus runtergefahren wurde und nur noch gesetzt wurde auf den sogenannten freien Markt. Und die Konsequenz haben wir jetzt, dass also Spanien zum Beispiel in Europa das Land ist, wo diese Schere am meisten auseinandergeht. Ja, die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Heute, gestern und morgen auch. Es gibt im Moment 3 Millionen Spanier, die leben mit weniger als 307 Euro im Monat. Es gibt 650.000 Haushalte hier in Spanien, wo kein einziges der Familienmitglieder irgendein Einkommen hat. Ja. Die Zwangsräumungen gehen weiter, die Löhne werden weiter runtergefahren. Jetzt sind die ersten Fälle aufgetaucht, wo die Mafias den Leuten anbieten, für 40.000 Euros ihnen irgendwelche Organe aus dem Leib zu schneiden und die Leute sind einverstanden, viele Emigranten darunter, ja. So sieht's aus hier. Und wie es weitergeht, darüber sprechen wir dann nachher. Man könnte sagen, es ist eine verdrehte Weltisierung, die hier vor unser aller Augen stattfindet. Leute wühlen den Müll auf den Straßen, verkaufen ihre Organe, Prostitution, alles blüht auf. Mütter müssen ihre Kinder verkaufen. um einfach nur den Rest der Familie durchbringen zu können. Es geht zurück ins, könnte man sagen, fast schon ins Dickensche London. In das London von Charles Dickens. Und diese Tendenz muss unbedingt gestoppt und aufgehalten werden. Sonst gibt es einen Bruch der Zivilisation, der sich die nächsten 200 Jahre vielleicht so nicht heilen lässt. Und das wird für alle Menschen auf diesem Planeten zu einer Hölle werden. Niemandsland, Terveningu, Radio Barcelona, 91.4. Was im Moment in aller Munde ist, ist das Thema Ukraine und wie es da weitergehen soll. Fieberhafte Diplomatie, die Unterhändler reisen hin und her, Obamas Außenminister Kerry, EU-Freaks, IWF-Leute vom Weltwährungsfonds, alles reist fieberhaft in Richtung, weiß nicht, wo die sich heute getroffen haben. Gestern waren sie in London. Es ist ein Klima wie vor einem neuen Weltkrieg vielleicht. Es wird viel zitiert, auch der Erste Weltkrieg, 100 Jahre Erster Weltkrieg, soll es nun auf der Krim losgehen? Was wird passieren? Russland will mit eigenen Vorschlägen zu einer Beruhigung der Krise in der Ukraine beitragen. Russland ist hier natürlich der Übeltäter. Russland wird dargestellt als das Land, das eine Aggression verübt hätte gegen ein anderes Land. Das wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Was wir wissen und was Fakten sind, ist, eine gewählte Regierung wurde von und mit Hilfe rechtsradikaler Paramilitärs weggeputscht. Ein Land, das sowieso von Oligarchen regiert wurde. Die Ukraine nämlich. Von einer korrupten Oberschicht, zu der auch die Frau Timoschenko gehörte, die zu Recht im Gefängnis saß. Sie hatte geklaut, sie hatte manipuliert, sie hatte Gelder veruntreut. Das müsste eigentlich in jedem Land mit Knast bestraft werden. Sie wurde hier von unseren glorreichen West-Milliardären als unschuldiger Engel dargestellt, die zu Unrecht im Gefängnis saß von einem bösen Diktator, Janukowitsch. Und das hat die EU sich nicht nehmen lassen, da zu schüren und zu hetzen, bis die Leute richtig aufeinander gehetzt sind. Das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit. Leute, die sich verhetzen lassen, gehören natürlich auch dazu. Das heißt, die Faktoren in der Ukraine selber darf man auch nicht vergessen. Die extreme Ungleichheit, die Unzufriedenheit der Leute, die bösen Erinnerungen auch an Unterdrückung durch Stalinismus und auch wahrscheinlich durch die Russenknute, die sie alle gespürt haben. Das heißt, da ist ein Klima entstanden, das ist unglaublich hart und ja, es führt uns an eine Grenze, wo Europa zum ersten Mal wieder dunkle Weltkriegswolken über dem Himmel hat. Wir wiederholen nochmal, was wir in den letzten Sendungen auch betont haben. Die Ukraine ist nicht Jugoslawien oder das Kosovo, wo man ungestraft mit NATO-Bombern die Leute wegbomben kann. Die Ukraine ist was ganz anderes. Da ist Russland direkt daneben und die werden sich so ein Theater wie im Kosovo, so eine Annektierung, um das Protektorat Kosovo sich unter den Nagel zu reißen und da eine Mafia zu installieren, die bis heute noch, und das sagen auch alle EU-Kommissare, die da versuchen, etwas aufzubauen, einen Staat aufzubauen, die sagen, das Kosovo ist einfach unregierbar, das sind Mafia-Strukturen, die kriegen wir nicht weg. Sie haben vielleicht gelernt, sie lernen vielleicht aus den anderen Erfahrungen, wo sie mit NATO-Bombern ein Regime wegbomben und dann ihres hinsetzen, das noch schlechter funktioniert als alles, was vorher da war. Man sah diese Woche in El Periodico eine Karikatur von Putin. Da sah man Putin mit einer Judo-Kampfhose mit nacktem Oberkörper, der schleift eine engelsgleiche Timoschenko an den blonden Zöpfen durch ein Villenviertel, ungefähr so aufgemacht wie House of Cards, diese US-Serie. Und vor der Tür kommen dann die reichen Leute in Morgenmänteln, es ist irgendeine frühe Morgenstunde, und beraten, was zu tun ist. Und einer meint, naja, da kann man ja nichts machen, wir wollen zumindest unsere Öfen warm haben. Putin guckt sie herausfordernd an und sagt, ist was? Irgendein Problem? Und dann sieht man die Merkel und Cameron und Obama, die schauen betreten zu Boden und sagen nur, nein, nein, ist alles in Ordnung. Wir gehen auch gleich wieder rein. So ungefähr schildert der Westen das, was in der Ukraine passiert. In unseren Medien wird da eindeutig Stellung bezogen für ein Putschregime. Das hat man auch in Ägypten gemacht. Man bezieht direkt Stellung für ein an die Macht geputschtes Regime. In der Ukraine von Neonazis an die Macht geputscht. Die Neonazis internationalisieren und organisieren sich im Moment sehr gut. Ich weiß nicht, ob du diese Nachricht gelesen oder gehört hast, dass in Malmö am letzten Wochenende eine Frauendemo überfallen wurde von einer Gruppe von Neonazis. Die Polizei hat die verhaftet. Zwei junge Männer wurden schwer verletzt. Einer liegt im Krankenhaus, einer ist im Koma. Ob immer noch, weiß ich nicht. Und dann hat die Polizei herausgefunden, die kamen gerade aus der Ukraine und haben da auf dem Maidanplatz mitgemischt. Schwedische Rassisten und Faschisten. Wenn das die Kräfte sind, die der Westen, unser freier Westen, unterstützt, dann Prost Mahlzeit, meine Damen und Herren. Da Neonazis, Übergriffe von Neonazis nicht nur in Deutschland, sondern auch hier, allerdings hier, auf Frauen habe ich bis jetzt noch nicht mitgekriegt, also das ist neu, aber wir haben dann dafür hier die katholische Kirche, da gibt es jetzt den Bischof von San Sebastian, dem ist also der neue Gesetzentwurf über die Rechte der Frau abzutreiben oder nicht, oder unter welchen Bedingungen dieser Entwurf von dem rechtsradikalen Justizminister geht ihm noch nicht weit genug. Und der will jetzt das Gesetz ohne Ausnahmen haben. Also auch bei Vergewaltigung soll die Frau das Kind austragen müssen. Das sind die Nazis, die wir hier in der Kirche haben. Naja, gut, und zur Ukraine, das wäre ja nicht zum ersten Mal in der Geschichte, ne, dass man mit einem Krieg wieder rauskommt aus der Krise. Ja. Also ich komme mir sowieso so vor, wenn da jetzt Russland auf der einen Seite, der böse Putin, ja, so wird es uns hier verkauft in der Presse, aber natürlich kann man für den auch nicht sein. Ja, man muss sich davor hüten bei solchen Sachen. Ich muss jetzt für den einen oder für den anderen sein. Ja. Das sind alles Verbrecher, ja, sowohl der Obama wie der Putin, sowie die russische Stalin-Nachfolgediktatur, wie unsere westlichen Demokratien hier, alles Verbrecher, ja, und die müssen wir halt irgendwie wegkriegen, ja, man kann es nicht oft genug sagen, ne? Ich komme mir manchmal so vor wie vielleicht die Kommunisten und die Linken damals Anfang der 30er Jahre, die 100.000 Mal gesagt und wiederholt haben, wer Hitler wählt, wählt den Krieg, ja, wie so eine Cassandra komme ich mir vor, ja, aber man kann es nicht oft genug sagen, wenn wir das nicht machen, wenn wir diese Typen nicht wegpusten, ja, dann gibt's kein Halten mehr, dann fressen die uns, und deshalb ist es überall der gleiche Kampf eigentlich. Jahre Niemandsland. Meine Damen und Herren, wie immer weltweit zu hören von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Thank you. Samstag, 15. März 2014. Die kommentierten Meldungen und Katastrophen im heutigen Niemandsland. Bleiben wir gleich beim Thema Ukraine. Wachsende Kritik an Ukraine-Politik von EU und USA. Russland will Vorschläge machen. Also, wie gesagt, Russland will mit eigenen Vorschlägen zu einer Beilegung der Krise in der Ukraine beitragen. Diese sollten helfen, den Konflikt auf Basis internationalen Rechts zu lösen. Das kündigte Außenminister Sergej Lavrov am Montag dieser Woche bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit Präsident Wladimir Putin an. Sie sollten zudem die Interessen von ausnahmslos allen Ukrainern berücksichtigen. Bei einem Telefongespräch mit dem britischen Premierminister David Cameron betonte Putin am Sonntag allerdings auch, er erkenne die Entscheidung der Regierung und des Parlaments auf der Krim an. Das Regionalparlament hatte nach dem Staatsstreich in Kiew den neuen Machthabern die Gefolgschaft verweigert und Russland um die Aufnahme in die Russische Föderation gebeten. Am morgigen Sonntag soll dazu ein Referendum stattfinden. Unterdessen wächst international die Kritik an der Haltung von EU und USA in dem Konflikt. Nicht Russland, der Westen ist das Problem, kritisierte der Bundesausschuss Friedensratschlag in einer am Montag verbreiteten Stellungnahme und warnte: Aus Einmischung kann Krieg werden. Die entwicklungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Heike Hensel, lehnte die von der Bundesregierung angekündigte Aufstockung der Hilfen für Kiew ab. Die neue de facto Regierung der Ukraine wird von den reichen Oligarchen der Ukraine unterstützt und besteht unter anderem aus nationalchauvinistischen und antisemitischen Kräften bis hin zur Nazi-Partei Svoboda. Die finanzielle Zusammenarbeit müsse ausgesetzt werden, solange Nazis an der Regierung beteiligt sind. Der Vorsitzende der französischen Linkspartei, Jean-Luc Mélenchon, kritisierte die westliche Politik als verantwortungslos und provokatorisch. Paris solle als Vermittler auftreten, forderte er. Es hat keinen Sinn, noch mehr Öl ins Feuer der Ukraine auf der Krim zu vergießen. Die Tageszeitung Junge Welt kommt heute mit einem Artikel: Abstimmung auf der Krim, Bewohner entscheiden am morgigen Sonntag über die Zukunft der Halbinsel, Boykottaufrufe von Tataren und Ukrainern, Toter bei Zusammenstößen in Donetsk. Rund 1,5 Millionen Bewohner der Krim am Schwarzen Meer sind am morgigen Sonntag aufgerufen, über die politische Zukunft der Region abzustimmen. Zur Wahl stehen zwei Alternativen: der Beitritt zur Russischen Föderation oder die Rückkehr zur Verfassung von 1992, die umfassendere Autonomierechte für die Krim vorgesehen hatte als die zuletzt geltende. Die Wiederherstellung des Status quo der letzten Jahre ist als Variante nicht vorgesehen. Die neue Regierung der Krim, die sich als Reaktion auf den Putsch in Kiew gebildet hatte, wollte das Referendum ursprünglich am Tag der ukrainischen Präsidentschaftswahl am 25. Mai durchführen, zog den Termin jedoch zweimal vor. Wie die Abstimmung ausgehen wird, ist de facto allen Beteiligten egal, offenbar selbst den Organisatoren. Der stellvertretende Ministerpräsident der Krim, Rustam Temigaljew, erklärte, er rechne mit einer Zustimmung von etwa 85% für den Vorschlag des Beitritts zu Russland. Interessanter wird die Wahlbeteiligung sein. Die Führer der Krim-Tataren haben ihre Anhänger zum Boykott aufgerufen. Spannender ist, ob auch die etwa 25% Ukrainer auf der Halbinsel den Urnen fernbleiben. Der Chef des Kongresses der Ukrainer im Krim-Süden, Miroslav Misiak, kündigte einer Meldung von Radio Ukraine International zufolge jedenfalls an, die Befragung zu ignorieren. Die Machthaber in Kiew haben sie für illegal erklärt und die Auflösung des Regionalparlaments angedroht. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Suche nach verschollenem Flugzeug. Nach Überzeugung der Ermittler sind die Kommunikationssysteme höchstwahrscheinlich absichtlich abgeschaltet worden. Die malaysische Maschine sei gezielt auf einen abweichenden Kurs gelenkt worden, erklärte Ministerpräsident Najib Razak auf einer Pressekonferenz. Die genaue Route des Flugzeugs ist weiter unklar. UN-Sicherheitsrat zu Ukraine-Konflikt. Das Gremium stimmt heute über eine Resolution ab, die die USA eingebracht haben. Darin wird die internationale Gemeinschaft laut UN aufgefordert, das Ergebnis des morgigen Krim-Referendums nicht anzuerkennen. Es gilt als sicher, dass Russland die Resolution mit seinem Veto zum Scheitern bringt. Erneut Ausschreitungen in Venezuela. In der Hauptstadt Caracas setzten Sicherheitskräfte Wasserwerfer gegen Demonstranten ein. Die hatten offenbar zuvor mit Feuerwerkskörpern geworfen. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurden bei den seit Wochen andauernden Protesten landesweit mindestens 28 Menschen getötet und etwa 400 verletzt. Härteres Vorgehen gegen Steuerhinterzieher gefordert. Unionsfraktionschef Kauder sagte in der Welt am Sonntag, die Bedingungen für Straflosigkeit nach einer Selbstanzeige sollten verschärft werden. Dies würde unterstreichen, dass Steuerhinterziehung ein schweres Vergehen gegen die Allgemeinheit ist, so Kauder. Ergebnis im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga. Augsburg verlor im eigenen Stadion gegen Schalke mit 1:2. Tobias Werner hatte Augsburg zunächst in Führung geschossen. Später sicherte Klaas-Jan Huntelaar Schalke mit 2 Treffern den Sieg. Das Wetter. Ein Regenband zieht von der Mitte Richtung Alpen, auch sonst viele Wolken mit Schauern. Nordöstlich der Elbe Sonne, im Norden und Osten sehr windig. Höchstwerte 6 bis 14 Grad. Ja, das waren die Kollegen von der ARD. Vielen Dank. Werfen wir einen Blick auf die Seite der Taz vom heutigen Samstag, dem 15. März 2014. Pressschlag Hoeneß, alles nicht so dramatisch, schreibt die Taz. Wie geht es nun weiter mit dem FC Bayern? Ganz einfach wie bisher, Uli Hoeneß taugt selbst in Haft noch zur Identifikationsfigur. Der gute Uli Hoeneß hat ja nun 3,5 Jahre Knast aufgebrummt bekommen. Wie die das machen, weiß ich nicht. Ob der jeden Morgen mit seinem Luxus-Mercedes in Knast fährt? Ja, also so wie es aussieht, er hat es ja akzeptiert und hat gesagt, er würde nicht in Berufung gehen. Das heißt, im Prinzip sitzt er jetzt theoretisch 3,5 Jahre im Knast, aber, wir werden dann schon sehen, wie viel es dann am Ende ist, weil er wird sich ja bestimmt gut führen und dann noch Dienste machen in der Küche oder Wäsche zusammenfalten und so. Und so kann man sich da seine Sporen verdienen und dann gibt's dann Strafvollzugserleichterungen und irgendwann darf man dann mal dann schon abends nach Hause gehen morgens nach Hause gehen und dann am Abend wieder zurück und nur noch übernachten im Knast. Also das werden wir dann schon sehen. Aber jedenfalls interessant fand ich noch die Bild-Zeitung, wie die dazu reagiert. Die Bild-Zeitung weint, wir müssen diesem armen Hoeneß unsere Hand geben. Wenn wir es nicht machen, sind wir herzlos. Gut, reichen wir Uli Hoeneß auch von hier, vom Niemandsland aus die Hand. Uli, halt durch, Uli. Toi, toi, toi, Uli. Wir leiden mit dir, Uli. Wir sind solidarisch. Ist natürlich Quatsch, ist natürlich Spaß. Solidarisch mit Uli Hoeneß hieße natürlich auch solidarisch mit Franz Beckenbauer zu sein. Und das kommt uns nicht über die Lippen. Leider nicht. Weiter in der Taz. Schlagzeilen. Ziviler Widerstand in Syrien sieht trotzdem dem Krieg und der Angst. In Syrien gibt es keine nationale Demokratiebewegung, die das Regime stürzen könnte. Aber vielerorts engagieren sich die Bürger nachbarschaftlich, schreibt die Taz und bringt dazu eine Reportage. In Wien, Akademiker-Ballgegner bleibt in Haft. In dubio contra reo. Das ist die Umkehrung des Rechtssystems unserer freien Zivilisation. Im Zweifelsfall gegen den Angeklagten. Josef S. protestiert in Wien gegen ein rechtes Treffen. Er ist seit 7 Wochen inhaftiert, obwohl die Polizei keine Beweise für ihre Anschuldigungen vorlegt. man hat und gewinnt mittlerweile wirklich den Eindruck, dass die Neonazis in den Geheimdiensten geben sie ja schon den Ton an, nur mittlerweile auch in Justiz und Regierungen immer mehr den Ton angeben und die Polizei auch so weit unterwandert haben, dass man wirklich Angst kriegen kann, wie das alles weitergehen soll. Facebook führt Werbevideos ein, die Rückkehr zum Zappelnetz. Facebook führt also Werbevideos ein, die automatisch starten, wenn man vorbeiscrollt. Kommt jetzt das furchtbare Internet aus den 90er Jahren zurück, fragt sich die Taz. Also Leute, macht eure Facebook-Seiten weg und geht in ein anderes soziales Netz und lasst euch das nicht gefallen, dass die euch noch auf eure Facebook-Seiten Werbung bringen. Damit verliert man erstmal viel Zeit, wird gestört, das Gehirn beginnt auch durcheinander zu kommen. Stell dir vor, du gehst auf eine Internetseite und ständig wackelt und zwitschert was vor deinem Gesichtsfeld rum. Dann bist du nach ein paar Minuten groggy und hast gar keine Lust mehr, deine neuen Fotos all deinen Freunden zu zeigen. Was ich sowieso nicht machen würde, weil die greifen die Geheimdienste ab und legen von dir eine geheime Datei an, wo alle deine Fotos drin sind und irgendwann werden sie es mal brauchen, dann werden sie es aus irgendeinem Grund mit irgendeinem Vorwand gegen dich verwenden. Vergesst nicht, Fotos kann man auch manipulieren. Mit Photoshop. Vorwurf des versuchten Mordes, sagt die Taz, Islamisten wegen Anschlags angeklagt. Die Bundesanwaltschaft will 4 Männer wegen des Anschlagsversuchs von Bonn und versuchten Mordes vor Gericht bringen. Dann nochmal Thema Ukraine, wirklich konstruktiv mit Differenzen. Russland und die USA haben sich beim Krim-Krisentreffen in London kaum angenähert. Derweil will die UN Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine untersuchen. Natürlich Menschenrechtsverletzungen von welcher Seite? Endlich, der Bundestag einigt sich, so schreibt die Taz, auf einen NSA-Ausschuss. Jetzt wird aufgeklärt, heißt es da euphorisch. Lange haben Koalition und Opposition über einen Ausschuss zur Überwachung durch die US-Geheimdienste gestritten. Ab April, sagt die Taz, geht's los. Nach wochenlangen Verhandlungen wird es jetzt ernst. Am Donnerstagabend einigten sich die Fraktionen der Koalition und Opposition auf eine gemeinsame Einsetzung des NSA-Untersuchungsausschusses. Das Gremium soll nun kommende Woche im Bundestag beschlossen werden. Christine Lambrecht, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, äußerte sich zufrieden. Die Einigung ist ein sehr gutes Zeichen, dass in diesem Fall das gesamte Parlament mit einer Stimme spricht. Auch Michael Grosse-Brömer, Geschäftsführer der Unionsfraktion, sprach von einem guten Signal mit Blick auf den Schutz von Bürgerrechten in Deutschland. Seit Jahresbeginn hatten Koalition und Opposition mit dem Ausschuss gerungen. Dass dieser kommen und das millionenfache Datenausspähen des US-Geheimdienstes aufklären sollte, war Konsens. Der genaue Untersuchungsausschuss allerdings nicht. Grüne und Linkspartei wollten stärker auch die eigenen Dienste ausleuchten. CDU und SPD eher nötige Reformen besprechen. Nach mehreren Sitzungen einigten sich die Unterhändler beider Seiten nun auf einen gemeinsamen Antrag. Bis ins Jahr 2001 soll der Ausschuss die Internet- und Telekommunikationsüberwachung in Deutschland klären, wie es in dem Untersuchungsauftrag heißt, der Taz vorliegt. Überprüft werden sollen die Geheimdienste der Five-Eye-Staaten. Das sind die USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland. Alles englisch sprechende Staaten. Die Koalition hatte ursprünglich nur die US- und britischen Dienste vorgesehen. Aus Feigheit vor dem großen Bruder hatte die Bundesregierung auf so einen Ausschuss bzw. auch auf eine öffentliche Anklage, auf eine offizielle Anklage, auf einen Strafantrag gegen den ausländischen Geheimdienst NSA verzichtet, obwohl der massiv und auf eine absolut dreiste und zynische Weise gegen deutsches Recht und internationales Recht verstoßen hat. Und wir wiederholen, aus Feigheit. Oder vielleicht auch, wir sind doch Verbündete, wir müssen doch einfach zusammenhalten. Ne? Wenn jetzt die westliche Allianz wegen solchen Lappalien auseinanderbrechen würde, das wäre ja noch schlimmer. Ne? Ja, und wie sieht es hier in Spanien aus? Weil wir vorher gesagt haben, dieses Geschwätz von den grünen Knospen oder das Licht am Ende des Tunnels oder was man da immer so hört, dass es jetzt wieder langsam besser wird. Ja, das stimmt für die Aktienbesitzer. für die Reichen wird es tatsächlich besser und für den Rest nicht. Also wenn man da diesen Leuten von hier, von der Regierung zum Beispiel, da braucht man ja gar nicht mehr zuzuhören, wenn die was sagen. Ne? Jetzt gehen wir mal zum anderen Gremium, was keiner überhaupt nicht verdächtig ist, irgendwie links zu sein, nämlich der Internationale Währungsfonds. Und wenn man da guckt, was die sagen, das hört sich dann schon ganz anders an. Ne? Also in Bezug auf Wirtschaftswachstum. Ne? Wenn es keine Stagnation gibt, dann im allerbesten Fall werden wir ein Wirtschaftswachstum zwischen 0 und 1 Prozent haben. Dann ist ja klar, die Arbeitslosigkeit geht nicht zurück. Die Schulden der öffentlichen Hand sind inzwischen über 100 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Die Unternehmen sind verschuldet, 3 von 4 Unternehmen sind verschuldet, einige nur wenig und andere sehr brutal, ja. Die Banken schwächeln weiter und krebsen rum, ja, die Morosos, also die, die bald nicht mehr zahlen können, wo die Forderungen der Banken zweifelhaft sind, sind inzwischen bei 13%, bei einigen Banken sogar noch höher, zum Beispiel Barclays, eine ganz große, wichtige ausländische Bank hier, da sind sie jetzt bei 14%. Dann im Herbst werden spätestens diese sogenannten Stresstests bei den Banken durchgeführt. Und da darf man auch gespannt sein. Ja? Die Prognosen sind zwar, dass die Banken diesmal besser abschneiden werden als das letzte Mal, aber weil sie die Anforderungen runtergesetzt haben. Ja? Also so soll Vertrauen geschaffen werden und der FMI sagt ganz klar, wir brauchen, das ist ein Schluss daraus, noch mehr Flexibilisierung. Ja? Und das haben wir ja sowieso erwartet und immer dann, wenn es wieder unangenehme Maßnahmen durchgeführt werden müssen, dann wird ja nicht nur in Spanien, sondern überall, wird dann erstmal eine Expertenkommission eingesetzt, Weise, die sich auskennen, die wissen, wo es lang geht. Und die tun dann ihre Empfehlungen aussprechen und das nimmt dann die Regierung als Grundlage für ihre endgültigen Vorschläge. Und jetzt haben sie gestern diese Weisen wieder das vorgelegt, ja, und schlagen also 270 Maßnahmen vor, damit alles wieder besser wird. Und was die vorhaben, und da wird's lang gehen, ist eben zum Beispiel die Mehrwertsteuer, würden sie gerne raufsetzen, ist inzwischen bei 21%, trauen sie sich aber nicht. Was sie dann aber machen werden, ist die reduzierte Mehrwertsteuer erhöhen bis auf 21%, also bei so Luxusgütern wie Wasser zum Beispiel. Ja. Also, und diese Sachen, Mehrwertsteuer, was eben arm und reich gleich betrifft, ja, du, wenn du als Armer Klopapier kaufst, bezahlst du genau gleich viel Steuern wie der Reiche, der sein Klopapier kaufen lässt. Ne? Auf der Seite, das ist die eine Seite, und auf der anderen Seite wollen sie dann als großzügige Gegenleistung das IRPF, also die Lohn- und Einkommensteuer, runtersetzen. Und wie? Da gibt's seither 7 Tramos, sagt man hier im Spanischen, also 7 Stufen, wo progressiv, je mehr du verdienst, dann eben du auch mehr Steuern zahlst. Aber, also das soll jetzt runtergesetzt werden, diese Steuer. Aber wie? Einmal wollen sie diese 7 Stufen reduzieren auf 4, was schon implizit weniger Steuergerechtigkeit bedeutet, und zum Beispiel auf der untersten Stufe um 4% reduzieren. Das ist also gut für die Leute, die ein kleines Einkommen haben. Aber bei den Reichen und bei den Superreichen wird der maximale Steuersatz um 8% runtergesetzt. Ja? Also das ist das, was die vorhaben hier und brutal durchziehen werden. Heute, ich habe hier gerade die Zeitung von heute vor mir liegen, ja. Was dann zu noch kommt, Kapitalsteuern. Also die Couponabschneider, die sowieso mit ihrem Arsch im dicken Geld sitzen, die müssen weniger bezahlen. Dann Körperschaftssteuer soll runtergesetzt werden und Vermögenssteuer überhaupt eliminieren. Das haben sie vor und dagegen müssen wir uns wehren. Ja, die Reichen machen sich ihre Gesetze nach Maß. Sie kontrollieren ihre Parlamente, beziehungsweise unsere Parlamente nach Maß. Und sie werden immer dreister und unverschämter, weil der Widerstand eben nicht der ist, der er sein müsste. Ihnen wirklich fürchterlich mal auf die Finger zu klopfen und sagen, hier hört das aber jetzt auf. Es gibt aber auch gute Nachrichten aus Deutschland. Die SPD fordert härtere Maßnahmen gegen Steuersünder. Nun kommt Zuspruch auch aus der Union. Nach dem Urteil gegen Uli Hoeneß spricht sich auch CDU-Fraktionschef Kauder dafür aus, dass die Bedingungen für Straffreiheit nach einer Selbstanzeige verschärft werden sollen. Also, die sollen nicht mehr so einfach wegkommen und sagen, ach ja, ich sag jetzt mal selber, dass ich Steuern hinterzogen habe. Dann kriege ich eine ganz kleine Strafe aufgebrummt und komme da gut raus. Dann bringt der Spiegel eine kleine Reportage über einen Millionär, der im Gefängnis sitzt, beziehungsweise saß. Das ist der Ex-Sträfling Josef Müller. Wie fühlt sich das an, wenn man erfolgreich ist, reich und plötzlich dreht sich das Leben um 180 Grad? Josef Müller hat es erlebt. Wegen Steuerhinterziehung und anderer Delikte, müssen wir erstmal hören, was das ist, musste der Münchner Millionär ins Gefängnis, in die Justizvollzugsanstalt Landsberg, wie Uli Hoeneß. Landsberg wird auch als bayerisches Alcatraz bezeichnet. Wir haben hier ein Foto, da sieht man eine doch recht nett aussehende Burg, das Eingangsgebäude der Justizvollzugsanstalt Landsberg. Da muss also der Hoeneß rein, blaue Häftlingskleidung kriegt er, es gibt einfache Zellen, kein Sky. Wird das Urteil gegen Hoeneß rechtskräftig, muss der 62-Jährige seine Haftstrafe von 3,5 Jahren dort antreten, in der JVA Landsberg. Was ihn dort erwartet, ist ein Knast mit Historie. Vor mehr als 100 Jahren wurde das Gefängnis eingerichtet. Achtung! Adolf Hitler hat hier nach seinem Putschversuch von 1923 hinter den Festungsmauern eingesessen und soll dabei mehrere Kapitel von Mein Kampf diktiert haben. Eher weniger bekannt dürfte dagegen die Rolle sein, die das zwischen 1904 und 1908 erbaute Gefängnis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs spielte. Die Amerikaner bauten es damals laut Augsburger Allgemeinen zum War Criminal Prison No. 1 um. Mehr als 250 NS-Verbrecher endeten bis 1951 am Galgen der Haftanstalt. Es waren die letzten Todesurteile, die in Westdeutschland nach dem Krieg vollstreckt wurden. Im Jahr 1958 übergab die US-Verwaltung das Gefängnis an den Freistaat Bayern. Doch auch für die Nachkriegsjahrzehnte ist die Gefangenenliste prominent besetzt. Insassen der JVA Landsberg waren unter anderem, Achtung, Adolf Hitler hatten wir schon, Dieter Zloff, Entführer des industriellen Sohns Richard Oetker. Dann ein gewisser Marcel Afram, Konzertmanager, verurteilt wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Dann Helk Skarbi, Erpresser der Milliardärin und Quanterbin Susanne Klatten. Dann ein gewisser Karl-Heinz Wildmoser Junior, Unternehmer und ehemaliger Fußballfunktionär, verurteilt wegen Bestechlichkeit und Untreue. Also ein Promi-Reichen- und auch Nazi-Hitler-Knast, diese JVA Landsberg. Das Thema Mindestlohn in Deutschland ist natürlich nach wie vor ein großes, heißes Thema. Jetzt versucht man sich aus der Verantwortung zu ziehen. Man hat den Mindestlohn ja zur Koalitionsbedingung gemacht, indem man viele, viele, viele Ausnahmen einführen will. Ja, Mindestlohn ja, aber nicht für die, nicht für die und nicht für die. Nun kommen also einzelne Arbeitgeberverbände an und sagen, ja, wir können das nicht. Die stöhnen dann der Arbeitsministerin etwas vor und sagen, das ist zu viel, das geht nicht, so viel können wir gar nicht zahlen. Die Arbeitsministerin hat dazu allerdings schon ganz klar Stellung genommen zum Mindestlohn. Da gibt es eine ganz klare Stellungnahme, ich suche die mal gerade. Moment. Ja, zu diesem Mindestlohn in Deutschland haben sie zwar jetzt beschlossen, ich weiß nicht die Zahl mehr genau, 800 vielleicht oder so, 800 Euro oder noch weniger, 850, und aber natürlich, das soll dann eingeführt werden, weiß nicht mehr, 2015, 2016, und bis dahin ist ja noch lange, da wird man dann schon die Sachen nicht mehr so ernst sehen, wie jetzt im Moment kurz nach der Koalitionsvereinbarung. Aber natürlich geht es den Arbeitgebern schlecht, das wissen wir ja alle. Und hier in Spanien zum Beispiel, dann sind sie gezwungen, so nebenbei noch was zu verdienen. Ne? Letzte Nachricht aus Madrid hier, dass unsere beispielhaften Arbeitgeber, die haben dann also Kurse veranstaltet, Ausbildung, Fortbildungskurse, beziehungsweise sie haben sie gerade nicht veranstaltet, sondern sie haben sie nur abgerechnet, ne? Und haben dann eben dafür Gelder und Subventionen kassiert und sie in die eigene Tasche gesteckt. Also wenn ich mir recht entsinne, geht es insgesamt im Moment um 15 Millionen, vielleicht werden es auch noch mehr. Und dann irgendjemand ist da was Komisches aufgefallen, dann hat er das denunziert, dann haben die Nachforschungen angefangen und dann haben sie Stichproben gemacht und überprüft 10.671 Schüler, und nicht einer von denen hat also einen Kurs gemacht. Und wahrscheinlich waren es noch mehr. Ne? Und jetzt, da muss man also Listen ausfüllen, mit wo der Name des Schülers draufsteht, sein Personalausweisnummer und sowas. Dann haben sie sich diese Namen besorgt über Freunde. Die haben dann die Listen übergeben und dann haben sie einfach die da als ihre Schüler eingesetzt. Und dann haben sie den interviewt, der die Listen übergeben hat. Und haben ihn dann gefragt, ja, glauben Sie nicht, dass das vielleicht, dass Sie da vielleicht mit dem Datenschutz in Konflikt kommen? Dann sagt er doch, ja, bei uns herrscht Vertrauen. Ne? Wir haben gedacht, das ist gut für uns und wir sind halt so. Ne? Wir brauchen da sonst nichts. Ein Handschlag und die Sache ist besiegelt. Ich habe jetzt auch die Äußerung der Ministerin, der Sozialministerin Andrea Nahles, die ist 43 Jahre alt, von der SPD, hier vorliegen. Die sagt in einem Spiegel-Interview dieser Woche über ihre Pläne für den neuen Mindestlohn das Folgende. Ich bin für einen Mindestlohn ohne jede Ausnahme. Wir wollen einen Mindeststandard setzen und mit jeder Ausnahme droht eine Klagewelle. Die Beschuldigten werden sich zu Recht fragen, ob ihre Arbeit nichts wert ist, wenn ihre Branche nicht unter den Mindestlohn fällt, und dagegen vor Gericht ziehen. Ich wehre mich dagegen, Sonderregelungen für ganze Wirtschaftszweige zuzulassen. Das würde zum Fass ohne Boden werden. Eine klare Aussage von der Ministerin. Bravo von hier aus, vom Niemandsland. Ein Tusch für die Ministerin. Das machen wir ja selten, dass wir einen Politiker loben, ne? Also schön, dann noch einen. Hey. Es gäbe noch viel, viel, viel zu berichten. Ich sage mal ein paar Sachen, über die wir jetzt nicht berichten können, weil die Zeit einfach fehlt. Über den Zahltag für die Geier zum Thema Welthandel. Ausländische Anleger verklagen EU-Krisenländer. Sie verlangen Entschädigungen für ihre Spekulationsgeschäfte auf der Grundlage umstrittener Schutzklauseln in Handelsverträgen. Diese Handelsverträge sind Verträge, die mit den USA abgeschlossen wurden Und da können die Geierfonds kommen, wie wir vorhin schon erwähnt hatten, und können einfach entgangene Gewinne einklagen, die sie gemacht hätten, wenn eine Regierung hier in Europa sie nicht so schlecht behandelt hätte. Das heißt, ihnen Umweltschutzauflagen gemacht hätte oder ihnen schlichtweg verboten hätte, zum Beispiel umstrittene Produktionsmethoden zu benutzen, wie das fürchterliche Fracking. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Wall Street schreibt uns die Gesetze hier in Europa und unsere Politiker machen das mit. Es gibt aber auch Widerstand. 68.000 Menschen unterzeichnen Bundestagspetition gegen Freihandelsabkommen zwischen EU und USA. Erstes internationales Koordinierungstreffen der TTIP-Gegner in Brüssel. Die Verhandlungen um das Freihandelsabkommen TTIP zwischen der Europäischen Union und den USA nehmen Fahrt auf, aber auch der Widerstand dagegen. Im Wesentlichen wird die Transatlantic Trade and Investment Partnership, das klingt sehr elegant auf Englisch, ist aber wirklich ein unheimlich brutaler Schmutz von ausgewählten Personen hinter verschlossenen Türen verhandelt. Nur der Hartnäckigkeit außerparlamentarischer Organisationen sowie der Linken und Grünen im Europaparlament ist es zu verdanken, dass die Öffentlichkeit überhaupt über die Grundzüge des Vorhabens einigermaßen informiert ist. Wie breit inzwischen die Skepsis gegen das neue Abkommen gestreut ist, zeigt der Erfolg einer Bundestagspetition, deren Einreichungsfrist am Donnerstag endete. Sie hatte am Donnerstag mit 56.000 Unterschriften das erforderliche Quorum erreicht. Am Freitag hatten bereits mehr als 68.000 Menschen die Eingabe gezeichnet. Der Petitionsausschuss des Parlaments werde sich dem Thema voraussichtlich in öffentlichen Sitzungen widmen müssen, sagte dessen Vorsitzende Kersten Steinke von Die Linke, der Nachrichtenagentur dpa. Dazu würden auch die Petenten eingeladen. Die Petenten sind die Unterzeichner dieser Eingabe. In der Eingabe wird vom Bundestag verlangt, er solle die Bundesregierung auffordern, sich gegen TTIP auszusprechen. Der geplante Vertrag höhle Demokratie und Rechtsstaat aus und erlaube Unternehmen, Schadensersatz zu fordern, wenn neue Gesetze ihre Gewinne schmälern. Was in den USA erlaubt ist, würde auch in der EU legal. So wäre der Weg frei für Fracking, Genessen und Hormonfleisch. Die Einreicher befürchten auch, dass Internetnutzer noch stärker überwacht werden. Weiter warnen sie vor einer dramatischen Beschneidung der Rechte von Arbeitern und Angestellten. Was also als Freihandelsabkommen so harmlos daherkommt, mit modernen englischen Buchstaben TTIP, dahinter verbirgt sich wirklich der nächste Schub an Entdemokratisierungsmaßnahmen von den Milliardären und Wall Street. Meine Damen und Herren, hiermit beenden wir offiziell den Katastrophenblock. Bringen wir ein Lied von zwei alten Recken, Wecker und Wader, gemeinsam im Konzert. Es scheint, als wenn das Kapital in seiner Gier wie eine Seuche sich total unaufhaltsam trotz alledem über unseren Planeten legt, überwältigt und beiseite fegt, was ich ihm nicht freiwillig unterwerfen will, trotz alledem. System auch fault und stinkt, weiß doch kein Mensch trotz alledem, wann es in sich zusammensickt, mächtig und zäh trotz alledem, kann es noch eine Weile fortbestehen, doch sollte es zu lang so weitergehen, könnte, was danach kommt, sogar noch schlimmer sein. Trotz alledem. Ein Sozialismus müsste her, mit neuem Schwung und alledem. Doch wenn der wie der alte wär, wird's wieder nichts trotz alledem. Und obwohl sich so ein Wunsch jetzt kaum erfüllen lässt, schützt uns der Traum von einer besseren Welt vor der Resignation trotz alledem. Was hält dieses System noch auf? In nächster Zeit trotz alledem. Wenn es sich schon in seinem Lauf nicht bremsen lässt trotz alledem. Wollen wir ihm Sand ins Getriebe streuen und über die Störgeräusche freuen, wenn die Profitmaschinerie laut knirscht und knackt, trotz alledem. Und tatsächlich, sie hat gescheppert und geknirscht und geknackt, die Profitmaschinerie. Aber nicht, weil der Hannes oder ich oder ihr Sand ins Getriebe gestreut hätten. Das hat das System selbst besorgt. Anstatt Sand hat es dort aber Milliarden von Euros, Pfunds und Dollars geschreddert und pulverisiert. Unser Geld. Aber trotz alledem. Sand ins Getriebe streuen, uns über die Störgeräusche freuen, wenn die Profitmaschinerie laut knirscht und knackt, trotz alledem. Die letzte Viertelstunde im Niemandsland ist angebrochen. Zum Schluss Kultur. In Leipzig ist die Buchmesse eröffnet worden, diese Woche. Rund 3000 Autoren sind diesmal zur Buchmesse nach Leipzig geladen. Sie werden an über 400 Orten ihre Bücher vorstellen. Nicht nur auf der Messe, sondern auch in Bibliotheken, Kneipen oder, Achtung, Tierarztpraxen. Eine Begegnung zwischen Leser und Schriftsteller, genau das macht die Messe in Leipzig so sympathisch. Im Gegensatz zur Frankfurter Buchmesse werden in Leipzig, wie gesagt, die Leser verwöhnt mit Büchern, Neuvorstellungen und Autoren. Die 20 neuen Romane liegen uns hier nicht vor. Das wäre zu viel, alle hier auf den Tisch gestapelt. Aber wir nennen sie einmal. Der Spiegel hat da eine sehr schöne Zusammenstellung gemacht. Der sagt, die 20 wichtigsten Romane des Frühjahrs 2014. Er kauft immer den falschen Käse. Sie weigert sich nachts, das Licht auszumachen. Jasmina Rezer hat in ihrem neuen Roman Glücklich die Glücklichen, die Kunst der Eskalation perfektioniert und das Glück ziemlich gut versteckt. Rassismus, Klassensystem und Coolness. In London NW fügt Literaturstar Zadie Smith ein faszinierendes Mosaik urbaner Biografien zusammen. Ihr bestes Buch. Thomas Bernhard ist nicht tot. Korrektur. Alexander Schimmelbuschs Murau-Identität lebt er inkognito auf Mallorca. Ein äußerst unterhaltsames Buch, sagt der Spiegel, das in seiner gemeingefährlichen Smartness an den jungen Christian Kracht erinnert. Riad Asani Razakis, was vor Lampedusa geschah. Iman heißt der Roman von Riad Asani Razakis, erzählt von jungen Afrikanern, die unter Lebensgefahr nach Europa fliehen, obwohl das, was sie erwartet, nicht besser ist als ihr altes Leben. Dann gibt es ein Psychogramm eines Nazis, das ohne Nazi-Klischees auskommt. In dem Roman Flut und Boden erzählt Peer Leo die Geschichte seines Großvaters, eines überzeugten SS-Führers. Ihm gelingt, woran kaum einer noch geglaubt hätte, eine Wiederbelebung des Familienromans. Hat ja nicht erst seit Thomas Mann in Deutschland Tradition. Ein weltweit konkurrenzloser Schriftsteller liefert den verdichteten Beweis seiner Kunst. In Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki erzählt Haruki Murakami die Geschichte einer Selbstfindung und von einer Frau, die alles entscheidet. Murakami ist ja nun seit über 10 Jahren wirklich ein Modeschriftsteller der Japaner hier im Westen. Tokyo Blues, wer hat das Buch nicht gelesen? Ein toll geschriebenes, etwas leicht kafkaeskes Buch. Martin Mosebach, Vorzeigegroßbürger der deutschen Literatur, begibt sich in seinem neuen Roman Das Blutbuchenfest ins selbstzufriedene Milieu Frankfurter Geldmenschen und konfrontiert es mit einer bosnischen Putzfrau. Kommunisten-Hippies Occupy-Bewegung. Jonathan Lethem porträtiert in seinem neuen Roman Der Garten der Dissidenten mehrere Generationen linker Gegenkultur. Was die Aktivisten verbindet, dass sie am Ende allein dastehen. Als Bummelstudenten noch Fujikato sagten, Gerhard Henschels Bildungsroman ist das heiter genervte Porträt eines 20-somethings in den frühen 80ern und zeigt die Ereignislosigkeit der Bundesrepublik, ohne dabei je zu langweilen. Dann gibt's ein neues Buch von Herrn Don Winslow. Konzentriert, konsequent, knallhart und hochpolitisch. Don Winslow ist derzeit der wichtigste US-amerikanische Thriller-Autor. In Vergeltung jagt ein Söldner die Mörder seiner Familie und muss erkennen, dass die Zukunft Kriegsrobotern gehört. Sehr aktuelles Thema. Das nächste Buch handelt von einem Tod. Ein Tod so individuell wie das Leben, wie sein Leben. Nach einem schweren Schlaganfall bittet der Pariser Kunstsammler André Bernheim seine Tochter Emmanuelle Bernheim, ihm beim Sterben zu helfen. Das Buch Alles ist gut gegangen ist ihr ungewöhnlicher, diskreter Bericht. Ein Bericht zum Thema Sterbehilfe. Anna-Katharina Fröhlich hat auch etwas Neues inszeniert. Inszenierung von Glück und Genuss. Abkehr von der schnöden Realität ist eine eigenwillige Virtuosin. Anna-Katharina Fröhlich. In Der schöne Gast erzählt sie eine sinnenfrohe Liebesgeschichte vor mediterraner Kulisse. Spielt vielleicht sogar hier in Barcelona. Die Schönste der Schule und ihr 4 Jahre jüngerer Verehrer. Navid Kermani erzählt in Große Liebe von einer Teenagerliebe in den Zeiten der Friedensbewegung und dreht dann ab in islamische Mystik. Vielleicht steht jemand auf so etwas. Fabian Hischmanns Bye Bye Jugend. Am Ende schmeißen wir mit Gold. Beginnt wie ein schwuler Erweckungsroman und entwickelt sich dann zur Geschichte einer Identitätsfindung, die an Benjamin Lebert erinnert. Angelika Klüssendorf hat mit April eine Fortsetzung ihres Erfolgsromans Das Mädchen geschrieben. Die Sprache ist schlicht und schnörkellos, der Inhalt aufwühlend, urteilt der Spiegel. Es ist das Porträt einer Heldin, die mit sich selbst kämpft und dank Kunst und Literatur den Kampf gewinnt. Das nächste Buch ist von Uwe Kolbe, Die Agenda des Einschleichers. In Die Lüge erzählt der Autor von einem Stasi-Mann, der die Kunstszene überwacht. Und, angelehnt an die eigene Biografie, eine Geschichte von Vater und Sohn, die sich der Enge der Diktatur durch erotische Eskapaden entziehen. Holla. Was verloren geht, wenn ein Mensch stirbt. In Alles ist wahr erzählt Emmanuel Carrère mit unironischer Aufrichtigkeit von existenziellen Verunsicherungen und hatte damit in Frankreich großen Erfolg. Wir sehen gleich durch. Wir haben noch 3 Romane vorzustellen von den 20. 1,5 Nazis, Säufer und ein Fährmann, der einmal Angela Merkel befördert hat. In Sasa Stanizeks Vor dem Fest ist das fiktive Uckermarktdorf Fürstenfelde Idealtyp der wendeversehrten Ex-DDR und Kulisse für eine ironisch abgefederte Tragikomödie. Vorletztes Buch. Krieg, Vertreibung, Neurosen und Affenforschung. In 7 Sprünge vom Rand der Welt schildert Ulrike Dräsner die deutsche Geschichte anhand von 4 Generationen einer Familie. Ein kolossaler Roman mit skurrilen Figuren, so der Spiegel. Und Buch Nummer 20, ebenfalls von einer Frau, von Berlin aus, in Richtung der Schrecken des 20. Jahrhunderts. In Vielleicht Esther erzählt Katja Petrovskaja von einer Recherche in der eigenen Familiengeschichte und schafft ein großartiges, ungewöhnlich erzähltes Panorama des 20. Jahrhunderts. Bücher im Niemandsland. Ich will nicht bestreiten, oder ich nehme da an, dass da sehr viele schöne und interessante Bücher dabei sind. Ja? Auf der anderen Seite geht mir immer so durch den Kopf, auch wenn ich dann lese Romane und solche Sachen, persönliche Schicksale, da kann man ja wirklich sehr viel davon lernen oder daraus lernen, aber mir geht dann immer dieser Spruch durch den Kopf von Max Hölz von damals, wo er gesagt hat, das Wort kann uns nicht retten, das Wort bricht keine Ketten. Die Tat allein macht frei. Ne? Und dann sind das halt solche Bücher sehr schön, geistig und alles, was du willst, aber ist eben nicht das Kommunistische Manifest dabei zum Beispiel. Ne? Und wie wir vorher gehört haben, ne? Ein Sozialismus muss her, der nicht so wie der alte wäre. Ja, das finde ich eigentlich auch. Ne? Und also mir geht's immer so, wenn ich kann nichts dafür, aber es ist so, wenn ich einzelne Politiker sehe oder höre, muss ich immer an Schweine denken. Ja? Also fällt mir übrigens ein, hier, da wo du wohnst, gibt's gleich um die Ecke eine Kneipe oder gab's damals so einfacher, guter, solider Mittagstisch. Und wenn es dann Schweinshaxe gab, dann kam der Kellner und hat durchs ganze Lokal gebrüllt, Beau de Ministre, also Ministerhaxe. Ja? Also wir müssen irgendwie, die Tat allein macht frei, wir müssen irgendwie Widerstand leisten. Ja? Und da gibt's heute eine fantastische Gelegenheit dazu. Da ist heute Abend hier in Barcelona um 7 Uhr eine Demonstration. Und zwar wird es zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine große Demonstration. Der Anlass sind die Fahrpreiserhöhungen zum 1. Januar. Das ist zwar jetzt schon 2,5 Monate vorbei, seit diese neuen Preise gültig sind, aber es gab trotzdem, obwohl die schon in Kraft sind, seither jeden Mittwoch Protestaktionen an vielen U-Bahn-Stationen, die überraschenderweise zugenommen haben, größer geworden sind, ja. Und also auch das Rathaus sieht sich inzwischen genötigt, da sich jetzt mit den Leuten zusammenzusetzen, im Parlament die anderen oder auch im Stadtrat die anderen Parteien, die nicht an der Regierung sind, gehen auch in diese Richtung. Ja? Also brutale Fahrpreiserhöhungen bei den meist benutzten Fahrkarten und gleichzeitig aber diese Verkehrsbetriebe, das ist wie so eine private Firma, die aber eben öffentlich ist, funktioniert aber genau gleich. Ja? Die Fahrgäste werden abgezockt und gleichzeitig haben die ein Equipo Directivo, also eine die Leitung der Firma, 600 höhere Manager, die ein Gehalt haben, das gar nicht im Tarifvertrag festgelegt ist, wo man nicht genau weiß, wie viel die überhaupt verdienen, wo überraschenderweise eben auch sehr viele Ex-Politiker von den zwei großen Parteien sitzen. Und da gibt's jetzt heute Abend zum ersten Mal seit langer Zeit, wie gesagt, um 7 Uhr eine Demonstration, auch so eine Art Sternmarsch von den einzelnen Stadtteilen, sollen die Leute da um 7 Uhr dort ankommen, am Plaza San Jaume wird es stattfinden. Ran an die Fleischtöpfe, das ist das Motto der Politiker. Wir werden uns jetzt in wenigen Minuten verabschieden. Vielleicht noch eine allerletzte Nachricht. Die kann man einordnen, vielleicht sogar unter Kultur. Reporter ohne Grenzen erklärt NSA und GCHQ zu Feinden des Internet. GCHQ, über die weiß man gar nicht so viel, das ist der englische Spitzelgeheimdienst. Wer selbst massenhaft Bürger ausspäht, kann andere Regierungen kaum glaubwürdig zur Mehrachtung der Informationsfreiheit im Internet drängen. Mit dieser Begründung hat Reporter ohne Grenzen den amerikanischen Geheimdienst NSA und den britischen Dienst GCHQ in seine Liste der Feinde des Internets aufgenommen. Insgesamt nennt die Organisation 32 Behörden und Institutionen, denen sie vorwirft, kritische Stimmen und unerwünschte Informationen im Netz zu unterdrücken. Darunter Russlands Inlandsgeheimdienst FSB, das chinesische Internetinformationsamt, die äthiopische Netzwerksicherheitsbehörde INSA und der staatliche turkmenische Anbieter Turkmen Telekom. Damit wollen wir es gut sein lassen für heute, meine Damen und Herren. Ein wunderschönes Wochenende, alles Gute, Spaß an allem, was Sie machen. Yo, Agur! Agur! Nagadev! Nagadev, Niemand Slice, Barcelona. Nagadev, Gednalagis. Program Binyunko Ideglu Bezburekifi, Barcelona, FM Contrabando, Place Real. E Nerna Trop, Nerenko Ideglu Gagni. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom.